also auch bis einst dem französischen Schriftsteller Knut Nordenstedter ging, der des Nachtens auf einem Friedhofe von einem Ast erschlagen niederbrach, so auch unser Pfefferberg ein übles Ende gesagt und auch gemacht wurde. Genau nicht.